Mafia Diaspora. Im Oktober 1957, nur wenige Wochen vor dem Apalachin-Gipfel im Hinterland von New York, trafen sich Ehrenmänner aus den Vereinigten Staaten zu einer mehrtägigen Versammlung mit sizilianischen Bossen im Grand Hotel Ete Palme im Herzen Palermos. Oberhaupt der amerikanischen Abordnung war Joe Bananas Bonanno, Capo der New Yorker Familie, die nach ihm benannt war. Ganz oben auf der Tagesordnung stand vermutlich Rauschgift. Doch im Gegensatz zu den Ereignissen in Apalachin nahmen die schläfrigen Augen der Palermer Polizei das Treffen lediglich zur Kenntnis. Nichts wurde dagegen unternommen. Den späteren Bekenntnissen eines jungen Drogenhändlers namens Tommaso Buscetta zufolge, der über ein Vierteljahrhundert später eine bahnbrechende Rolle in der Geschichte der sizilianischen Mafia spielen würde, war der eigentliche Anlass des italo-amerikanischen Treffens von 1957 eine wichtige organisatorische Neuerung innerhalb der sizilianischen Mafia. Offenbar schlug Joe Bananas eines Abends bei Tisch vor, dass Sizilien eine Mafia-Kommission erhalten sollte. Eine Art Führungsgremium wie jenes, das die innerfamiliären Beziehungen in New York regelte. Allerdings war besagte Kommission nicht so neu, wie Tommaso Buscetta glaubte. Hinweise darauf, dass die Cosa Nostra über Führungsgremien verfügte, finden sich bereits in den frühesten Belegen über sie. Nehmen wir die jüngste Geschichte als Leitlinie für mysteriöse Momente in der Vergangenheit, liegt nahe, dass die Mafia schon immer ein sehr lebendiges, konstitutionelles Leben führte. Ende der 50er Jahre jedoch waren derartige Feinheiten in der Analyse der Mafia den Machthabern in Italien noch gänzlich fremd. Das Thema der organisierten Kriminalität auf Sizilien blieb im politischen Dauerfrost des Kalten Kriegs stecken. Kommunistische Politiker ergriffen jede Gelegenheit, die sich ihnen bot, um das Mafia-Thema anzuschneiden und gegen die Christdemokraten ins Feld zu führen. Doch ohne die Regierungsgewalt blieben sie Rufer in der Wüste. Im Herbst 1962 begann in und um Palermo ein Konflikt, der später als der erste Mafia-Krieg bekannt werden sollte. Die charakteristische Waffe des Konflikts war eine taktische Neuheit in den Bandenkriegen Italiens, die Autobombe. Stets war es ein Alfa Romeo Giulietta, der mit Sprengstoff versehen wurde. Die Giulietta war ein typisches Symbol des italienischen Wirtschaftswunders. 1962 wurde sie zum Symbol für das Gleichziehen der sizilianischen Mafia mit dem Wachstum der legalen Wirtschaft. An die 100 Menschen starben im ersten Mafiakrieg. Mehr als in jedem anderen Bandenkrieg seit den 40er Jahren. Die Cosa Nostra war unbeständiger geworden in ihrer Innenpolitik und augenfälliger in ihrer Gewalt. Bald würden die übrigen Mafia-Organisationen diesem Trend folgen. Vor dem Hintergrund der Autobomben und anderer Gewalttaten in Palermo wurde zähneknirschend eine parlamentarische Untersuchung gegen die Mafia eingeleitet. Allerdings sah es ganz danach aus, als werde sie nie richtig in die Gänge kommen. Dann detonierte am 30. Juni 1963 ein weiterer Sprengsatz in einer Giulietta in Sciaculli. Die Bombe riss 4 Carabinieri, 2 Militäringenieure und einen Polizeibeamten in den Tod. Eigentliches Ziel der Bombe war vermutlich der örtliche Mafia-Clan, die Greco-Familie, eine der ältesten und mächtigsten Dynastien Palermos. Bemerkenswerterweise blieb die Democrazia Cristiana sogar am Tag des Anschlags sehr empfindlich, was das Wort Mafia anging. Nichtsdestoweniger zeigte der Sturm der Entrüstung, der dem Sciaculli-Massaker folgte, rasch Auswirkungen, sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Cosa Nostra. Der erste Mafiakrieg kam augenblicklich zum Stillstand angesichts einer massiven polizeilichen Ermittlung mit fast 2000 Verhaftungen. Die Cosa Nostra sah sich mit einer der schlimmsten Krisen in ihrer Geschichte konfrontiert. Wie ein Mafioso, der sich dem Staat als Kronzeuge zur Verfügung stellte, später erklärte, nach 1963 existierte die Cosa Nostra im Umkreis von Palermo nicht mehr. Sie war außer Gefecht gesetzt. Die Mafia stand kurz vor der Auflösung, schien gänzlich in Trümmern. Die Familien waren alle zerstört. Es gab kaum noch Morde. In Palermo zahlten die Leute nicht einmal mehr Schutzgeld. Die Tschakuli-Bombe fegte auch den letzten Widerstand gegen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Bekämpfung der Mafia beiseite. Endlich sollte es italienische Kiefer-Hearings geben. Doch wer erwartet hatte, dass die Untersuchung ähnlich spektakuläre Ergebnisse bringen würde wie jenseits des Atlantiks, der musste zunächst sehr lange warten und wurde dann herb enttäuscht. Was dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Bekämpfung der Mafia in den 60er Jahren am meisten zum Vorwurf gereicht, ist die Tatsache, dass er weder die Camorra noch die 'Ndrangheta berücksichtigt. Dass die Problematik der organisierten Kriminalität außerhalb Siziliens unterschätzt wurde, sollte unselige Konsequenzen haben. Und diese unseligen Konsequenzen wurden kaum 2 Jahre, nachdem die Parlamentarische Untersuchung ihre Arbeit aufgenommen hatte, allmählich spürbar, als der erste Gesetzesentwurf verabschiedet wurde, der auf den Vorfall in Tschakuli reagierte. Gesetz 575 von 1965 war ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Mafia, das die Politik der Zwangsumsiedlung beinhaltete. Mutmaßliche Mafiosi konnten aufgefordert werden, ihre Heimat zu verlassen und sich andernorts in Italien niederzulassen. Die Zwangsumsiedlung basierte auf der höchst fragwürdigen Theorie, dass die wesentliche Ursache der Mafia im rückständigen gesellschaftlichen Umfeld im Westen Siziliens zu suchen sei. Könnten Mafiosi aus diesem Umfeld in gesündere Umgebungen verpflanzt werden, so die Theorie, würden ihre kriminellen Neigungen allmählich verkümmern. Stattdessen breitete die Mafia sich immer weiter aus. Wie ein Ehrenmann später erklären würde, die Zwangsumsiedlung war für uns eine gute Sache, weil sie uns die Möglichkeit gab, neue Leute zu kontaktieren, andere Orte kennenzulernen, andere Städte, Gegenden, die noch nicht vom organisierten Verbrechen kontaminiert waren. Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre wurden einige der mächtigsten Kriminellen Siziliens um Neapel angesiedelt. Mafiosi vom Kaliber eines Francesco Paolo Bontate, Boss von Santa Maria di Gesù und später auch dessen Sohn Stefano, ein künftiger Grundpfeiler der Palermer Kommission. Andere Mafiosi, auf der Flucht vor dem Gesetz, gesellten sich zu ihnen. Einer davon war Gerlando Alberti, der später eines witzigen Ausspruchs wegen berühmt wurde. Von einem Journalisten zur Mafia befragt, entgegnete er: »Was ist das? Eine Käsesorte?« Mit den polizeilichen Maßnahmen nach der Tschakuli-Bombe und der Umsiedlungspolitik hatte Italien unfreiwillig eine neue Diaspora für kriminelle Talente geschaffen. Einer der bevorzugten Häfen dieser Diaspora wurde Neapel mit seiner prosperierenden Tabakschmuggelindustrie. Der Boden war bereitet für eine wichtige neue Interessensgemeinschaft zwischen dem sizilianischen und dem kampanischen organisierten Verbrechen.